Labor für Entrepreneurship zu Gast Nils Dreyer aus Wittenherdecke. Wir haben mal zusammen einen Workshop gemacht in Entrepreneurship und ich wollte sie mal zu uns holen und jetzt gründet er selber etwas. Die Company heißt Collective IQ Limited und sie sagten, bevor ich das selber erzähle, gucken wir uns das lieber auf ihrem Laptop an. Ja, genau. Sagen Sie was dazu? Ja, also ich habe ein kleines Demo vorbereitet, wie man das immer so sagt, einen Flash-Programmierer herangesetzt. Nein, ganz im Ernst. Wir haben, weil unsere Dienstleistung nicht ganz so einfach ist, haben wir uns überlegt, wie können wir die Komplexität so reduzieren, dass man innerhalb von 3-4 Minuten versteht, was wir machen. Und da haben wir halt so ein Demo gebaut, entwickelt und das wollte ich hier einfach mal abspielen. Herr Hoffmann ist Diplom-Dolmetscher und beherrscht mehrere Sprachen. Als hochqualifizierter Freiberufler sucht er laufend nach interessanten Projekten. Deshalb hat sich Herr Hoffmann bei Netjobbing als Experte beworben. Entsprechend seiner Fähigkeiten hat er bei Netjobbing ein Kompetenzprofil unter dem Benutzernamen Translator72 angelegt. In der Musik heißt es Conductor ID. Nach Überprüfung seiner Referenzen und Qualifikation wurde Translator72 als neuer Netjobbing-Experte freigeschaltet. Gut, wir beginnen von vorne. Und Netjobbing die zweite. Herr Hoffmann ist Diplom-Dolmetscher und beherrscht mehrere Sprachen. Als hochqualifizierter Freiberufler sucht er laufend nach interessanten Projekten. Deshalb hat sich Herr Hoffmann bei Netjobbing als Experte beworben. Entsprechend seiner Fähigkeiten hat er bei Netjobbing ein Kompetenzprofil unter dem Benutzernamen Translator72 angelegt. Nach Überprüfung seiner Referenzen und Qualifikation wurde Translator72 als neuer Netjobbing-Experte freigeschaltet. Bei Netjobbing schreiben verschiedene Auftraggeber ständig neue Projekte in unterschiedlichen Bereichen aus. Einer dieser Auftraggeber ist Dr. Bach. Er ist Vertriebsleiter eines mittelständischen Maschinenbauers und benötigt für einen Messebesuch die Übersetzung seiner neuen Produktpräsentation ins Französische. Dr. Bach macht in seiner Ausschreibung detaillierte Angaben zu Inhalt und Umfang des Projektes. Seine Preisvorstellung und die Abgabefrist sind ebenfalls in der Ausschreibung enthalten. Translator72 wird automatisch über das neu ausgeschriebene Übersetzungsprojekt informiert, weil es seinem Kompetenzprofil entspricht. Da Herr Hoffmann bis zum Abgabetermin über ausreichende Kapazitäten verfügt, bewirbt er sich gleich um das Projekt. Für die beschriebene Aufgabe veranschlagt er 1.650 Euro. Neben Translator72 geben auch andere Experten Gebote für das Projekt von Dr. Bach ab. Ein Übersetzungsbüro verlangt 2.200 Euro und ein französischer Austauschstudent, der in München Ingenieurswissenschaften studiert, veranschlagt 890 Euro. Nach Ablauf der Frist vergleicht Dr. Bach die verschiedenen Angebote. Nur eben. Nach Ablauf der Frist vergleicht Dr. Bach die verschiedenen Angebote. Nur er kann die Preise und Profile der Experten einsehen. Aufgrund der Qualifikation, die Translator72 durch viele Referenzen beeindruckend dokumentieren konnte, entscheidet sich Dr. Bach für dessen Angebot. Alle Teilnehmer werden automatisch über den Ausgang der Ausschreibung informiert. Zwischen Herrn Hoffmann und Dr. Bach ist ein Vertrag zustande gekommen. Erst jetzt werden zwischen den beiden Parteien die Kontaktdaten ausgetauscht und Herr Hoffmann kann mit der Arbeit beginnen. Herr Hoffmann liefert die Übersetzung der Präsentation pünktlich zum vereinbarten Termin. Dr. Bach überweist Herrn Hoffmann nun den vereinbarten Betrag. Für die Vermittlungsleistung zahlt Dr. Bach eine Pauschale in Höhe von 12 Euro. Herr Hoffmann entrichtet eine Provision in Höhe von 10% des Auftragswertes für die Vermittlung des Projektes durch Netjobbing. Es werden also nur dann Gebühren erhoben, wenn die Vermittlung erfolgreich war. Beide Parteien waren sehr zufrieden mit ihrem Geschäftspartner. Sie geben nun bei Netjobbing eine gegenseitige Bewertung ab. Sowohl Experten wie Herr Hoffmann als auch Auftraggeber wie Dr. Bach profitieren von Netjobbing. Herr Hoffmann hat durch Netjobbing unkompliziert einen lukrativen Auftrag erhalten, ohne selbst Akquise zu betreiben. Dr. Bach konnte kurzfristig den adäquaten Experten für sein Projekt finden, ohne lange suchen zu müssen. Okay. Sorry für die kleinen Aussetzer. So, jetzt wissen wir, was das ist. Ich habe mich ein bisschen versucht, schlau zu machen. Und Sie sagen, dadurch kann man Experten sehr viel besser ausnutzen. Sehr viel besser, also effektiver nutzen. Das ist die Kernidee, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also ich habe Ihnen jetzt quasi gezeigt, wie wir es machen. Und im Vorfeld war die Frage, was ist denn jetzt der Mehrwert? Warum sollte jemand uns nutzen? Und es geht also nicht darum, die Experten besser zu nutzen, sondern seine eigenen Mitarbeiter im Unternehmen. Das heißt, ich habe Fachkräfte im Bereich Marketing, Vertrieb, was auch immer, Ingenieure, und die sind knapp. Das wird uns ja immer wieder gesagt, und die Leute sollen bestimmte Sachen studieren, damit dieser Mangel behoben wird. Und wir sagen halt, die Knappheit ist auch liegt auch darin begründet, dass wir die Leute mit Dingen belasten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Und hierauf bietet Netjobbing eine Lösung, weil wir sagen, die Aufgaben, die ein anderer Externer schneller und oder günstiger erledigen kann, die sind sozusagen qualifiziert, bei uns als Mikrojobs ausgeschrieben zu werden. Und das ist sozusagen der Kanal Auftraggeber. Und wir haben ein Netzwerk aufgebaut von Experten. Das sind Freiberufler, das sind teilweise Doktoranden und Studenten, können aber auch Dienstleistungsunternehmen sein. Sie alle hier könnten potenzielle Netjobbing-Experten sein. Die bewerben sich bei uns, legen ein Kompetenzprofil an, müssen mindestens 2 Referenzen hinterlegen. Wir überprüfen das und erst dann werden sie bei uns freigeschaltet und dürfen an diesem Prozess aktiv teilhaben. Das wirft ja gleich das Qualitätsproblem auf. Sie sagen, das wird durch die Bewertung gelöst. Bei diesem Beispiel mit dem Übersetzer, woher weiß ich vorher, was die Qualität der Übersetzung ist? Die Bewertung durch andere kann irgendwie gerechtfertigt sein in den vergangenen Fällen. Ich habe einen Spezialtext, kann es sein, dass es trotzdem nicht hinhaut. Gut, also wir werden die Probleme der Welt nicht lösen. Das ist ja, wenn Sie so ein Übersetzungsbüro beauftragen, haben Sie ja das gleiche Problem. Ja. Also, und wir sagen halt, wir schaffen eine gewisse Transparenz dadurch, dass wir Leute haben, die nachweislich über Referenzen verfügen, die wir halt auch überprüfen können, um dann halt zu sagen, waren Sie denn zufrieden mit der Übersetzung, die der Herr Hoffmann geliefert hat? Und langfristig ergibt sich natürlich aus den Bewertungen, aus der Historie heraus, ein Gesamtbild. Und dieses Profil zusammen mit der Historie der Bewertungen ergibt eigentlich eine Qualitätsvermutung. Okay, ja. Und Qualitätsvermutung plus Preis ist dann ein vermutetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das bieten wir eben unseren Auftraggebern an. Also die Grundidee ist, ich habe ein Unternehmen, ich habe eine Menge Aufgaben, ich sollte meine eigenen Experten nicht belasten mit allem Möglichen, sondern ich sollte sehr viel mehr outsourcen. Das ist kein völlig neuer Gedanke, aber Sie erleichtern es. Sie erleichtern es durch diese Plattform. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Es geht aber auch um eine andere Ebene. Also wenn man sich so eine Pyramide halt mal anschaut, so sieht die aus, ein Dreieck, dann konzentrieren wir uns auf diesen kleinen Part hier unten. Ja? Also das sind Tätigkeiten, die jetzt für die Existenz des Unternehmens nicht von Relevanz sind. Also es ist nicht relevant, wer die PowerPoint-Präsentation erstellt, wer einen Text übersetzt, wer eine Internetrecherche macht. Aber das bindet halt die Kapazitäten und damit auch die Wertschöpfung meiner Fachkräfte. Ja. Es geht also nicht um das Outsourcing von gesamten Geschäftsprozessen nach Indien, als ein Beispiel, nichts gegen Indien, um Gottes Willen, sondern es geht wirklich darum, Tasks, ja? Also ja. Das heißt das Outtasking, was wir machen. Ja. Und wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen am Markt, noch nicht lange, aber die Erfahrung zeigt, dass wir bei Aufgaben Volumina zwischen 100 und 1000 Euro haben. Ja. Ja. Es gibt ja so eine Plattform, eLancer heißt die, glaube ich. Das ist sowas Ähnliches, dass ich mir Leute suche, die bestimmte Aufgaben und Angebote bekomme und Bewertungsschema habe. Ist das Ihre unmittelbare Konkurrenz? Ja, eLancer ist natürlich in den USA aktiv und muss man von zur Historie wissen, in eLancer wurden, glaube ich, so zwischen 40 und 60 Millionen Venture Capital investiert in den letzten 20 Jahren. Und die haben einen sehr breiten Fokus, aber wenn man sich den Markt für Plattformen mal anschaut, dann hat man entweder, wir kennen es halt, diese Handwerksauktion, ja, da gibt es quasi keine Eingangsbarriere, wir könnten alle uns anmelden und was auch immer, Parkettfußböden verlegen oder ich weiß nicht, wie es dann aussehen würde, aber uns macht Spaß, da können wir für günstigen Preis machen. Das ist sozusagen der eine Kanal und der andere sind die IT-Plattformen. Ja. Und auch eLens hat, ich würde mal sagen, zwischen 60% und 70% des Marktes, den die bedienen, ist IT. Und wir gehen bewusst aus diesem IT-Umfeld raus und sagen halt, es gibt dieses Outtasking-Potenzial eben im täglichen Management-Bereich im Unternehmen. Es ist gar nicht nur der IT-Bereich, der hier relevant ist. Und das ist sozusagen die Positionierung im Markt, die uns da differenziert, auch von eLens, auch wenn sie gar nicht in Deutschland sind. Wie wird es angenommen? Also Sie müssen ja die beiden Marktteilnehmer finden. Was ist schwieriger? Welche Seite ist schwieriger? Auftraggeber ist schwieriger. Ja, ganz klar. Nochmal kurz zum Prozess. Ja. Also wenn Sie jetzt für die T-Kampagne was ausschreiben würden, zum Beispiel eine Erstellung einer Marktstudie, Sie wollen einfach mal sehen, zu welchem Preis bieten die Wettbewerber an und wollen es ja nicht selber recherchieren, sondern sagen, das schreibe ich mal aus. Ja. Dann würden wir im ersten Schritt automatisch innerhalb unseres, Sie würden die Ausschreibung platzieren und automatisch läuft dann eine Art Algorithmus, der halt die Leute selektiert, relevant, irrelevant und dann werden sie halt eingeladen, ein Gebot abzugeben. Wenn wir keine Leute haben, ja, also weil sie irgendwas ausschreiben, was niemand hat bis jetzt da eine Recherche gemacht, dann suchen wir aktiv nach den Experten und laden die dann zu uns ein. Das heißt, wenn wir eine neue Aufgabe haben, die durch unser Netzwerk nicht gelöst werden kann, suchen wir proaktiv nach Experten und können denen sagen, ich habe hier einen potenziellen Auftrag. Ja? Wir haben im Moment niemanden und du hast eine sehr gute Chance, musst allerdings durch den Netjobbing-Bewerbungsprozess durch. Aber dann hast du halt auch für die Zukunft Chancen, weiter davon zu partizipieren. Das ist für Freelancer zum Beispiel ist ein zusätzlicher Akquise-Kanal. Ja? Und ganz einfach, einmalige Investition von 2 Stunden und dann wird man automatisch informiert. Kann ich auch als Nachfrager sagen, also so eine Marktstudie, die ist mir 1000 Euro wert, aber auch nicht mehr. Kann ich sagen, also für 1000 Euro stelle ich es zu Ihnen, sehen Sie zu, ob Sie jemanden finden, aber mehr als 1000 Euro will ich nicht bezahlen. Genau. Sie können einen Preis vorgeben, wir empfehlen das nicht. Aus der Erfahrung heraus ist es so, dass der Preis immer als zu billig angesehen wird, weil die Leute halt versuchen sozusagen so weit wie möglich das runterzudrücken und dann kriege ich eher Unmut und dann Diskussion unter den Experten, was das für ein Abzocker ist, also was passiert dann, ist halt ein Forum mit dran und Sie werden eben als Auftraggeber auch bewertet. Das heißt, auch Sie haben im gewissen Sinne was zu verlieren und haben ein Profil und das heißt, im Nachhinein bewertet der Experte auch Sie, waren Sie da, wenn Rückfragen waren, haben Sie pünktlich gezahlt, war die Projektbeschreibung auch das, was Sie am Ende gefordert haben und so entsteht dann eben auch ein Profil der Auftraggeber, um dann zu wissen, okay, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann mache ich jetzt mal einen Preisaufschlag, weil der weiß gar nicht, was er will. Das ist bei dem eLens nicht, da ist glaube ich nur die eine Seite bewertet. Ja. Richtig. Interessant. Kann aber die Auftraggeber auch ein bisschen abschrecken. Jetzt bin ich mein Geld los und werde alles schlecht bewertet. Ja, also wir müssen natürlich, also es ist immer die Frage, ob man jetzt das Schlimmste von den Menschen annimmt. Also wir bieten natürlich auch die Möglichkeit, auch wenn Sie jetzt einen ausgewählt haben und gut, das Internet ist das eine. Das ist ja, viele Sachen haben ja auch was mit Beziehungen zu tun. Und dann sehe ich den das erste Mal oder spreche mit dem das erste Mal über eine Videokonferenz und denke, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Dann bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, so eine Geschichte vom beidseitigen Einverständnis wieder zurückzuziehen. Ja, und dann können Sie sozusagen einen zweiten zum Beispiel vergeben, ja, den Sie vorher verschmäht haben. Eigentlich könnte ich doch ein Unternehmen gründen, nur mit Ihnen. Also wenn ich mal meine Teekampagne überlege, dann sage ich, ein Auftrag ist, finden Sie Exporteure heraus, die folgende Qualitätsstufe besonders preiswert anbieten. Zweitens, finden Sie eine Frachtfirma, die mir das von Indien nach Deutschland bringt. Drittens, finden Sie mir einen Logistiker, der das abpackt und versendet. Damit habe ich eine Company. Richtig. Neue Art von Firmengründen. Genau. Sie überlegen sich die Komponenten und über ihn suchen Sie es und kriegen auch, wenn Sie Glück haben, durchaus professionelle Leute. Es ist wahrscheinlich einfacher, als wenn Sie selber als Amateur, der mal am Anfang ist, Leute suchen und versuchen, die zu kommandieren. Das ist, im Endeffekt geht es halt um Reduktion von Transaktionskosten. Das ist genau dieser Punkt. Jeder hat Suchkosten und da wir jeden Tag suchen, also wir wissen, also ein Unternehmen sucht einmal jemanden für eine Übersetzung und wir werden jeden Tag mit solchen Anfragen konfrontiert. Wir haben also eine Art Suchkompetenz, ja, die wir verkaufen oder wo wir sozusagen die Möglichkeit bieten, sich dort einzukaufen. So, und es nutzen halt auch schon einige Gründer genau das, weil wir bieten für Gründer auch gewisse Sonderkonditionen an, weil wir sagen, Mensch, gerade in der Phase Businessplanerstellung zum Beispiel, wenn ich einen Techniker habe, wir hatten das Beispiel ja vorhin gehört, Businessplan war super, aber auf der Vertriebsseite fehlt es komplett. Und bevor ich sozusagen mir die Blöße gebe, da leere Seiten abzugeben, sage ich halt, okay, investiere ich vielleicht 200, 300 Euro, und lass das von jemandem machen, den ich eben über Netshopping ausfinden kann. War das nicht der Coase, dieser Nobelpreisträger, der diese Theory of the Firm? Wir beide als Ökonomen sollten das doch wissen. Ich habe die Frage nicht verstanden. Also, ich glaube, es war so. Alle nahmen an, dass es Sinn macht, in einer Firma zu arbeiten. Ja. Dann kam einer, der hat alle 10 Jahre... wenn ich es richtig erinnere, einen Aufsatz geschrieben, auch nur einen ganz kleinen, ja. Aber der war dann so, dass er gehaltvoll war. Der kriegt ja auch den Nobelpreis. Ich glaube, das war das. Ja. Und der hat gesagt, wenn ich es richtig erinnere, dass es Sinn macht, eine Firma zu gründen, weil die Transaktionskosten innerhalb der Firma kleiner sind, als wenn ich immer nach außen Aufträge vergeben muss. Das war damals möglicherweise richtig oder wahrscheinlich richtig. Das ist heute möglicherweise nicht mehr richtig. Heute habe ich über einfache Kommunikation, das sind die Kosten praktisch weg. Es ist arbeitsteiliger geworden. Ich arbeite sinnvollerweise von Anfang an mit professionellen Leuten statt mit Dilettanten. Also kann ich auch sagen, ich kann eine Company führen, indem ich allein nur noch koordiniere und nicht jetzt selber da Räume anschaffe und Leute reinsetze und deutsches Arbeitsrecht und was da alles so dran hängt, sondern ich organisiere es von vornherein mit solchen externen. Das ist praktisch möglich und wahrscheinlich sind die Transaktionskosten nicht höher. Und vor allem für Anfänger, die das nicht können, die Management nicht gelernt haben und Schwierigkeiten haben im Umgang mit Leuten, weil sie jung sind oder eben das nicht richtig gelernt haben, ist das möglicherweise eine der Sache. Das ist ja eine Geschäftsausweitung ihrer Geschichte für Gründer, also sozusagen die Komponenten zusammenstellen für Gründer. Definitiv. Und Sie hatten ja den Holm Friebe hier vor nicht allzu langer Zeit, digitale Bohemen. Ja. Das heißt, die guten Leute, die gehen nicht mehr in die festen Beschäftigungsverhältnisse rein, sondern sagen, ich biete meine Leistung projektbasiert an. Und wir haben uns dadurch so ein bisschen inspirieren lassen, haben halt gesagt, eigentlich ist das konsequent, Netjobbing ist konsequent das Weiterdenken von dieser digitalen Bohemen, weil woher kriegen die ihre Aufträge? Natürlich aus den persönlichen Netzwerken, das ist ja ganz klar, die wollen wir auch gar nicht substituieren, sondern wir wollen halt noch eine zusätzliche Vertriebsdimension sozusagen einziehen. Und das ist eigentlich ein schönes Medium und was nochmal Differenzierungsmerkmal. Ja. Wir sind die einzige Plattform, die in diesem B2B-Bereich tätig ist, die halt keine Grundgebühren erhebt, sondern wir sagen, wir sind aus dem Freelancertum sozusagen rangegangen, haben gesagt, wie muss eine Plattform aussehen, die wir selber nutzen würden. Und deshalb haben wir rein transaktionskostenabhängiges Geschäftsmodell, was uns natürlich auch wiederum unter Druck setzt, ja, für Transaktionen zu sorgen. Aber das ist ja eine Frage der Incentivierung. Incentiviere ich mich durch das Geschäftsmodell Abos zu verkaufen? Ja? Weil wenn jemand einen Vertrag unterschreibt und für ein Jahr 30 Euro pro Monat zahlt, dann ist das halt Cash in the Tash. Oder motiviere ich mich dafür zu sorgen, dass Transaktionen zustande kommen und diese Transaktionskostenminimierung wirklich stattfindet? Und das ist unser Risiko, was wir tragen, und wir geben das auch ab, und zwar an Leuten, mit denen wir halt zusammenarbeiten. Das heißt, wir arbeiten genau dieses Performance-Orientated Marketing. Wenn wir mit PR-Freelancern zusammenarbeiten, dann zahlen wir denen so gut wie nichts fix, sondern die werden nur dafür bezahlt, wie viel Auftraggeber sie durch ihre Kampagne uns bringen und wie viele Experten sie generieren. Und genau dieses Prinzip übertragen wir dann halt von uns dann auf die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, wenn man wollen. Das erinnert mich an eine andere Firma, Infochemie heißt die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, denen ging es ja ziemlich schlecht eine Weile. Genau, ja. Wir haben uns, das war nach unserem letzten Gespräch. Ja. Da, die hatten im Endeffekt so eine Art Telefonservice angeboten. Aber da ging es im Endeffekt so darum, wenn ich Probleme mit meinen Elektrogeräten hatte oder Computerinstallation. Oder einen Rechtsanwalt brauchte. Ja. Und dann kriegte man eine Telefonnummer und so eine 180er-Nummer und einfach die Länge des Gesprächs war die Entlohnung. Ja, das ist natürlich für uns auch langfristig eine Variante, dass man halt gar nicht mehr diesen Zwischenschritt, ich schreibe etwas aus, muss noch selektieren, geht, sondern dass wir sagen, ab einer gewissen Bewertungsquanti und Qualität können wir das auch anbieten. Dass wir sagen, Mensch, wir haben den Experten für die Automobilbranche oder was auch immer und Sie können den anrufen und wir haben dann halt, das ist dann halt noch ein zusätzlicher Kanal, ein Callcenter, und dann kostet das halt 3 Euro die Minute, aber dann überlegt man sich halt auch vorher die Fragen, die man hat, und dann hat man halt punktuell Zugriff auf das Wissen, was man in dem Moment auch benötigt, und da wollen wir hin. Wie läuft es denn? Sie so ein bisschen aus der Gründungsphase, wenn Sie uns vielleicht erzählen. Klar, also wir sind 2 Gründer, die mit voller Energie da drin stecken. Wir haben 4 Freelancer, die uns in unterschiedlichen Bereichen bedarfsorientiert unterstützen. Wir sind seit Anfang des Jahres online, haben zu Anfang unseren Fokus auf Expertennetzwerk gelegt. Wir haben so circa 500 Experten aktuell registriert. Es kommen, je nachdem, was wir für Kampagnen fahren, bis zu 70 pro Woche neu dazu. Das läuft also sehr gut. Und wir stecken im Moment die meiste Energie in die Auftraggeberakquise und arbeiten dort in Kooperationen. Das heißt, wir gehen an Multiplikatoren heran, die halt eine Kundenbeziehung schon haben, zum Beispiel Verbände oder Vereine, und bieten denen sozusagen eine Art, oder treten dort als Metaplattform auf und sagen, du kannst sozusagen Netjobbing für deinen Kreis an Personen, deine Verbandsmitglieder und so weiter anbieten, teilweise auch in einem Frame über deine eigene Website. Und dann können wir es auch so gestalten, dass es so aussieht, als wäre es deins, aber im Endeffekt läuft es bei uns. Und so können wir dann halt die Leute rüberholen, ohne dass wir die halt alle einzeln persönlich kennenlernen müssen. Und da gibt es halt unterschiedliche Modelle, teilweise arbeiten wir auch mit Unternehmen im Internetkontext zusammen, die bereits über Kunden verfügen. Wir haben Kooperationspartner, die Videokonferenzsoftware und Synchronisationssoftware verkaufen und gucken halt, wo immer, wenn wir was Neues kennenlernen, eine neue Firma, gibt es da eine Schnittmenge, und im Endeffekt reicht es ja schon, wenn die im Newsletter über uns schreiben, kriegen sie einen Gutscheincode mit rein und dann können wir nachvollziehen, wie viele Leute kommen von euch, und können dann auch über Vergütungsmodelle sprechen. Das heißt, wenn Sie, keine Ahnung, in Ihrem Newsletter einen Beitrag über uns schreiben, würden Sie einen individuellen Gutscheincode bekommen, und wir könnten dann nachher gemeinsam schauen, okay, es haben sich so und so viele Leute dafür angemeldet, und wir haben dann vorher eine Vereinbarung getroffen, wie Sie davon partizipieren, wenn Sie daran Interesse haben. Sie waren ja davon ausgegangen, es gibt eine Arbeitskräftemangel und es gibt eine große Nachfrage. Fachkräftemangel, aber jetzt, wie Sie es darlegen, ist das offenbar nicht der Mangel. Die haben Sie alle, aber Sie haben keine Aufträge für die. Ja, Moment. Also Fachkräftemangel jetzt allgemein, den haben die Unternehmen. Ja, also die Unternehmen haben Fachkräftemangel, auch weil sich junge Leute dazu entscheiden, lieber Freelancer zu werden. Ja. So. Das ist sozusagen der globale Kontext im Wirtschaftssystem, wie das drin hängt. Bei uns ist es jetzt im Moment so, wir müssen halt zusehen, dass wir, also erstmal müssen wir eine Basis an Experten haben, damit wir die Aufträge, die dann halt auch reinkommen, auch überhaupt bearbeiten können. Das war also unser erster Schritt. Und jetzt sind wir halt mit unserer Energie dran, auf uns aufmerksam zu machen und Unternehmen einfach mal zu zeigen, denk mal drüber nach, dein Vertriebschef, der kostet dich 60 Euro die Stunde, guck mal, was der den ganzen Tag macht. Und schau dir mal an, ob es wirklich notwendig ist, dass er die Internetrecherche selber macht oder die Übersetzung und so weiter. Und das ist natürlich ein ziemlich hartes Brot, weil wir die Unternehmer darauf aufmerksam machen, dass Ineffizienzen in ihrem Unternehmen bestehen. Aber jetzt haben wir halt eine Lösung, die es vorher nicht gab. Das ist sozusagen der Ausweg. Ja, weil das hören die nicht gerne. Das hören die nicht gerne, ey. Aber die meisten realisieren das relativ schnell, dass sie sagen, ja, okay, sehe ich ein. Der kostet 60 Euro. Wenn ich bei Ihnen jemanden für 30 Euro kriege, dann habe ich das, und mein 60 Euro Mann arbeitet, ja, dann verdient er ja auch mehr als die 60 Euro. Das heißt, ich habe dann sozusagen fürs Unternehmen das sofort glatt gestrichen. Und das ist erklärungsbedürftig. Und deshalb haben wir im Moment eben auch noch einen Mangel auf der Seite der Auftraggeber. Aber wir glauben an uns und an das Konzept und sind da frohen Mutes, dass sich das zukünftig ändern wird. Sag ich mal was Hässliches. Ja. Ist es nicht sogar einfacher als Gründer, mit Ihnen zu arbeiten, als mit eigenen Leuten? Also meine eigene Erfahrung ist, in eigenen Companies, aber auch bei den anderen, wo ich so zugucke, dass es ja schwer ist, durchzusetzen, bestimmte Leistungsziele und bestimmte Zeiten und das sozusagen im Rahmen zu halten, weil man einfach das nicht gelernt hat zu organisieren, weil man die Aufträge nicht klar genug gemacht hat, weil man seinen ganzen Laden nicht klar genug strukturiert und so weiter. Wahrscheinlich ist es doch effizienter auszulagern. Also ich kann, wenn ich auslagere oder outtaske, dann kann ich dann bin ich sogar gezwungen, sehr genau zu beschreiben. Das bin ich ja im eigenen Betrieb nicht. Da sage ich, machen Sie mal. Und eigentlich sollten wir und irgendwie geht es ein bisschen langsam, aber so. Während wenn ich outtaske, muss ich ziemlich genau beschreiben, muss auch überlegen, was das kostet, welche Zeit. Ich muss mir Gedanken machen, wie genau das Ergebnis aussehen soll. Das zwingt eigentlich auch einen Anfänger. Und wir sind ja nicht alle gute organisiert. Ich sage immer, der Ingvar Kamprad, IKEA-Gründer, sagt von sich, ich bin ein katastrophaler Organisator. Das ist schon mal wichtig. Er hat einen tollen Laden aufgebaut. Also wenn man das nicht so sehr kann, und als junger Mensch tut man sich besonders schwer, dann ist das eigentlich geradezu ideal. Da haben Sie ein Wachstumsunternehmen. Haben doch nicht alle erkannt, aber... Ja, also... Sehen Sie das auch so? Ich denke, gerade in der ersten Phase ist es korrekt. Aber es ist ja nun mal auch so, dass die Leistungen nicht zwangsläufig günstiger sind, wenn ich sie extern beziehe. Also es ist ja im Endeffekt so, an irgendeiner Stelle erreiche ich so eine Art den Tipping Point, wo wenn halt regelmäßig gewisse Aufgaben anfallen, wenn ich immer wieder eine Übersetzung brauche vom Deutschen ins Tschechische, dann überlege ich, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann doch für mich finanziell günstiger, jemanden fest anzustellen. Und dann kippt das sozusagen ab. Das sagen Sie, aber die Firmen lagern ja immer mehr aus. Also früher hatte man ja eigentlich Kindergarten und die eigene Feuerwehr und alles diese Sachen. Und die Tendenz ist ja gerade, es immer mehr auszulagern. Also wir können mal gucken, wo wir in einem Jahr stehen, aber es wäre ja mal spannend, so eine Art Businessplan-Wettbewerb zu machen und zu sagen, wir geben Gewinnern, also ein Konzept einreichen und zu sagen, okay, wir geben euch 15.000 Euro Netshopping-Guthaben. Und ihr dürft es jetzt mal einsetzen und euch dann ein virtuelles Unternehmen draus bauen und gucken dann mal, was daraus geworden ist, um dann halt mal eine Idee zu haben, ob sowas für die Zukunft relevant sein könnte. Jetzt haben wir schon zwei Komponenten heute. Ja. Das Marketing, das Online-Marketing und Sie für das Outtasking. Bei der Innovation ist mir noch nicht so klar, wie wir das genau verwenden können. Aber hier, das können wir schon gut verwenden. Aber das war nicht in Ihrem Konzept mit drin. Na, also, das ist für Gründer eigentlich. Sie denken mehr an gestandene Unternehmen, die haben auch mehr Geld. Und na, also wir werden die Gründer nicht verschmähen. Also der erste Gedanke, das ist auch historisch bedingt, weil ich eben den Vertriebschef beobachtet habe, wie er Geld verschwendet hat für sein Unternehmen. Da ist die Idee entstanden. Und jetzt haben wir aufgrund der Gespräche mit Gründern halt auch festgestellt, Mensch, die Gründer sind ja auch eine super interessante Zielgruppe. Und seitdem backern wir diese eben auch. Also, aber war zu Anfang nicht so. Und es ändert sich doch viel. Und das ist das Schöne, wenn man eine virtuelle Company hat, dann ist man anpassungsfähiger. Ja, also wir sind da also relativ zügig, wenn wir neue Ideen haben, die auch umzusetzen. Und die werden dann auch relativ schnell, wird deutlich, ob das ein Trugschluss war, den wir da aufgesessen sind oder ob wir wirklich besser geworden sind. In der Formulierung der Aufträge, geben Sie da Hilfestellung oder das müssen die Leute selber machen? Ja, also im Moment läuft es so, Sie schreiben es aus und wir lassen es laufen. Und wenn Sie kein Angebot darauf bekommen, dann rufen wir Sie an und sagen, aber das ist falsch. Wir glauben, da könnte man das optimieren. Langfristig müssen wir uns natürlich überlegen, ob wir diesen Service kostenlos weiter anbieten können oder ob man halt sagt, nee, da nehmen wir nochmal eine Pauschale von x 12 Euro, 12 Euro ist jetzt dieser Satz, und sagen halt, wir unterstützen Sie, um dort jemanden zu finden. Es gibt im Moment einen Service, den können Sie buchen, das ist eine Art, das nennt sich Netjobbing Agentur Service. Und da kriegen Sie für 12 Euro, beauftragen Sie uns, dass wir dafür sorgen, dass Sie mindestens 5 Angebote bekommen. Das heißt, dass wir dann nochmal proaktiv suchen und die Leute auch nochmal motivieren, Angebote abzugeben. Und Sie zahlen die 12 Euro nur dann, wenn Sie auch wirklich diese 5 Angebote hatten. Wenn Sie 4 hatten und da ist ein Supermann dabei, dann haben Sie es richtig gemacht. Dann haben Sie also die 12 Euro gespart. Und in dem Zuge sind wir natürlich dann auch sofort interessiert zu sagen, hören Sie mal, was wollen Sie eigentlich genau haben? Weil wir sind ja dann auch wirklich die Profis im Formulieren von Tasks. Wenn ich jetzt eine Aufgabe formuliere, ja. Ich möchte gerne die CO2-Kampagne nach Schweden erweitern. Ja. Suche ich bei Ihnen jemanden, und jetzt formuliere ich mal so ins Blaue, gesucht wird jemand, der diese Kampagne in Schweden macht, er muss 100.000 Euro Umsatz erwirtschaften und dann haben wir 5.000 Euro für ihn. Kann man so einen Auftrag formulieren? Das wäre ja toll. Formulieren können Sie es leider. Aber es ist ja ein Marktprozess. Kostet 12 Euro. Ja, jetzt müssen wir gucken, es kostet nur 12 Euro, wenn wir ihn vermitteln. Es ist kein Risiko. Ich kann die skurrilsten Aufträge formulieren. Ja, können wir. Und solange Sie mich nicht rauswerfen. Richtig. Und gucken, ob sich da etwas ergibt. Und ich kann die Aufträge ja so formulieren, dass ich auf der sicheren Seite bin. Also bei 100.000 Euro, ich kenne meine Marge, weiß ich, dass ich demjenigen 5.000 Euro geben kann. Richtig, genau. Das ist wirklich dann eine Komponente, kann man relativ schnell. Also ich suche immer was, wie man die vielen Ideen, die man eigentlich generieren kann, wenn man das mal gelernt hat, Ideen zu generieren, dass man die dann auch alle zum Starten bringt. Ja. Das ist möglicherweise genau der Katalysator. Es gibt wirklich Leute, die suchen über uns halt Vertriebsunterstützung für bestimmte Produkte. Ich hatte vorhin diese Skull mal genannt, zum Beispiel. Die sagen dann halt, okay, wir wollen unser Getränk jetzt zukünftig auch in Hamburg vermarkten. Das ist Konkurrenz zu Ratio Drink. Nein, ist keine Konkurrenz. Mit Tee. Ja, diskutieren wir schon die ganze Zeit. Kein Problem. Der Florian muss mir jetzt auch einen Kasten schicken, weil ich jetzt ja Werbung gemacht habe. Also wenn die suchen dann halt jemanden, der in Hamburg den Vertrieb aufbaut zum Beispiel. Und, meine Frage geht dahin, normalerweise sucht man ja Berufe. Ich will einen Ingenieur und dann muss ich den Ingenieur trimmen, dass der da mein Zeug macht. Ich würde gerne Aufgaben definieren so als Komponenten und sagen zum Beispiel Markterschließung Schweden oder schaffen wir einen Konkurrenzdrink zu Skull. Das ist eine komplexe Aufgabe. Allerdings. Und sagen, wenn du 1 Million Umsatz machst, hast du 100.000 für dich. Also auch durchaus, das würde ein Stück weit Volksentrepreneurship sein können. Wir können ganz andere Aufgaben formulieren, wenn wir mal weggehen von den Berufen. Das ist nämlich das Verhängnis. Statt dass wir marktorientiert denken und unternehmerisch denken, denken wir in Berufen. Und die Berufe sind natürlich andere, die folgen einer anderen Logik. Ich bin Ingenieur, was weiß ich von Markt und ob das Produkt ankommt und Überschuss und lauter sowas. Wir müssten eigentlich Berufe unternehmerisch denken. Wir nennen es Kompetenzmanagement, was wir machen. Weil es geht eigentlich um die Kompetenzen, die jemand mitbringt. Ja, und sei es jetzt die Kompetenz in Schweden, einen Markt zu erschließen. Das ist eine Kompetenz, die ich habe. Aber da fehlt es doch. Die Leute finde ich würde sofort 10 einstellen. Wenn ich die finden würde, die kommen immer mit ihrem Fachwissen. Damit kann ich aber nicht so ohne weiteres was anfangen. Die eigentliche Transformation des Ingenieurwissens in ein marktfähiges, erfolgreiches Produkt, das ist ja die eigentliche Aufgabe. Und ich stelle einen Ingenieur ein, der ist teuer. Ob der das kann oder ob der nicht mich komisch findet, weiß ich ja am Anfang überhaupt nicht. Also das ist immer so ein Wambonk-Spiel. Das ist aber nicht unternehmerisch. Und die meisten Unternehmer, die ich treffe, beschweren sich genau darüber. Die sagen, was bildet ihr an der Universität aus? Die können wir alle nicht brauchen. Ich würde sofort Leute einstellen, aber ich finde sie nicht. Also War for Talent und dieses, was Sie sagen, Arbeitskräftemangel. qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Das ist nicht eine Frage der Berufe. Das lösen Sie nicht, wenn Sie mehr Ingenieure ausbilden, sondern da muss eine andere Ausbildung her oder ein anderes Verständnis von Tätigkeit. Ja, wir sind ja jetzt schon da, wo Netjobbing die Gesellschaft zukünftig beeinflussen wird. Also, aber ist richtig, ja, klar. Also wir, genau das, was wir jetzt halt, wo wir sagen, guck dir deine Arbeit an, fragmentier die Arbeit, das haben Sie jetzt sozusagen genommen und haben daraus jetzt gesagt, okay, jetzt müssen, um sozusagen diese Kompetenz in der Gesellschaft zu verankern, müssen wir über unser Bildungssystem mal nachdenken. Ja, ist da ungeeignet an der Stelle. Wie wir das da optimieren können, aber ich weiß nicht, ob, wenn Sie das bei Netjobbing ausschreiben, ob da jemand ein Angebot zu aufgeben. Das sollten wir mal probieren. Ja, also probieren können Sie es, also Sie alle hier. Sie haben Ihr Company genannt Collective IQ. Was ist dahinter? Warum? Was ist das mit dem Collective? Ja, also, das waren ja jetzt so Einzelfiguren, die wir im Kopf haben. Wir suchen einen bestimmten Experten, der die Aufgabe leisten kann. Wieso Collective IQ? Genau, also die Sache ist ja eigentlich die, die Gruppenintelligenz wird eigentlich immer bestimmt durch den Träger des kritischen Wissens in der Gruppe. Also wenn Sie können 100 Mitarbeiter haben, aber Sie haben nur einen, der sich mit Markteinführung in Schweden auskennt, ja? Also ist sozusagen die kritische Intelligenz in der Gruppe liegt dann bei dieser einen Person. Und wir sagen halt, wenn wir dieses Netzwerk aufbauen, jetzt haben wir halt 500 Leute, vielleicht haben wir in einem Monat 1000 und irgendwann haben wir 10.000 Leute, dann sagen wir, dass wir darüber diesen Träger dieses kritischen Wissens halt besser identifizieren können, als Sie das können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir langfristig halt auch noch weitergehen wollen und diese Netjobbing-Lösung, diese Grundidee, gar nicht auf einer globalen Plattform beschränkt lassen wollen, sondern dass man eben auch in Organisationen reingeht und sagt, okay, jetzt erstellen wir mal von deinen Mitarbeitern komplett die Profile. Und da sind wir da, wo wir bei Ihnen vorhin waren. Ich stelle ja jemanden nur ein, weil ich jemanden brauche, der mir die Rechnungslegung nach den amerikanischen irgendwas Standards machen kann und vernachlässige eigentlich, was er noch kann, weil dafür brauche ich ihn ja gar nicht. Der sitzt halt da in seiner Controlling-Abteilung. Und über Netjobbing oder wie auch immer das dann heißen wird, das Produkt, wird es dann halt die Möglichkeit geben, auf diese Leute, also durch Kompetenzprofile eben auch an seine Kompetenzen ranzukommen, die außerhalb seines Kontextes liegen, in dem er eigentlich arbeitet. Und das ist dann aber ein Thema Zukunftsmusik. Wir müssen erstmal das eine groß machen und erfolgreich sein. Aber das, gerade in diesem Zuordnungsprozess, lernen wir unheimlich viel. Und wenn wir da gut genug sind, dann werden wir das eben auch für Organisationen anbieten. Und das ist so der Gedanke. Könnte man nicht Folgendes machen? Sie nehmen ein Unternehmen, das schon gibt, möglichst ein einfaches zum Anfang. Mhm. Und jetzt nehmen Sie Ihre Company und sagen, das, was das Unternehmen macht, das organisieren wir jetzt mit Netshopping. Indem wir alle die Aufgaben des Unternehmens parallel zu denen mal auf diese Weise organisieren. Vielleicht sind sie viel preiswerter. Das könnte gut sein. Das könnte sein, ja. Spricht vieles dafür, weil sie den Apparat nicht haben. Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, aber ich erzähle sie nochmal. Ich sitze im Flieger neben jemandem, also fliege nach Asien und stelle sich heraus, der ist von ThyssenKrupp und baut ein Zementwerk in Asien. Und ich höre mal so eine Weile hin, habe so meine Komponenten im Kopf und sage, bitte ich Sie, hören Sie einfach mal zu, ich sage Ihnen jetzt was fürchterlich Dummes und Sie sagen dann hinter Ihre Meinung. Und ich warne Sie schon, ist ziemlich dumm. Ich sage Ihnen mal, wie ich das Zementwerk machen würde, wie ich ein Zementwerk bauen würde. Ich würde ein Ingenieurbüro mir besorgen, die das Know-how haben, wie man ein Zementwerk baut. Und da würde ich mir auf der ganzen Welt zusammensuchen, wo die preiswerteste Maschinerie ist. Und dieses Ingenieurbüro muss das überwachen, dass das alles richtig zusammengesetzt wird und zum Laufen kommt. Sage ich, wie finden Sie das? Da sagt er, wissen Sie, so viel anders machen wir das auch nicht. Wir haben so ein Ingenieurbüro, das haben wir schon. Und die suchen so ungefähr auf der Welt zusammen, aber natürlich einen Teil machen wir auch bei ThyssenKrupp, das holen wir aus dem eigenen Haus, aber den Rest holen wir aus der ganzen Welt zusammen. Da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wäre ich nicht preiswerter, wenn ich das mache, allein ohne Ihren riesen Apparat mit ThyssenKrupp? Sagt er, klar sind Sie preiswerter, aber nicht diese ganzen Apparat an der Backe. Da habe ich gesagt, dann habe ich noch eine letzte Frage, was heißt das denn für ThyssenKrupp? Da entstand eine kleine Pause und dann sagt er, Ich gehe in 1,5 Jahren in Pension. Also ist nicht so völlig. Nein, ist nicht völlig, völlig weit weg. Die können Sie sich das vorstellen, dass man Ihnen den Auftrag gibt, bauen Sie eine Zementfabrik. Und dann müssen Sie die einzelnen Leute zusammenstellen. Vielleicht fangen wir mal bei etwas an, was nicht ganz so komplex ist. Ich habe ja gesagt, vielleicht mit einem einfachen Unternehmen anfangen, nicht gleich mit sowas. Internetshop oder so. Aber es könnte der Proof of Concept sein, dass nämlich Sie mit Ihrer Methode des Outtasking preiswerter sind als ein normales Unternehmen. Das meine ich, das wäre ein schöner Wettbewerb. Suchen Sie sich was Einfaches, nicht gleich eine Zementfabrik. Aber lassen Sie Ihr Konzept dagegen antreten. Ja, wäre ein schönes. Wenn wir mal eine Public Relations Kampagne brauchen, dann wäre das auf jeden Fall ein toller Aufhänger. Mit Gottschalk so im Wetten, das. Ja, wenn der es noch ein bisschen länger macht, ja, weiß ich nicht. Genau, ja, das ist schon das ist eine Möglichkeit. Ich meine, wir nutzen das natürlich selber auch, logischerweise. Aha. Also, das heißt natürlich, dass wir selber unsere Sachen, die wir benötigen, natürlich auch über unsere eigene Plattform vergeben. Ja, so finden wir dann halt auch die Leute. Und wir arbeiten immer nur mit Leuten zusammen, die Sachen über unsere Plattform auch dann platzieren. Das ist Bedingung, sonst kommt man nicht ins Geschäft. Aber eigentlich kann man doch dann als ganz einzelner Mensch gleich mehrere Unternehmen führen, indem man dieses Outtasking, also ich nenne das Komponenten, sie nennen das Outtasking, dass man sozusagen von vornherein Businessmodelle danach konstruiert, dass man sich denkt, welche Geschichten man über Komponenten lösen kann oder über Outtasking lösen. Kann man nicht alles. Nicht alles. Picasso kriegen Sie da nicht hin. Nee, und es gibt ja auch gewisses kritisches Wissen, was ich gerne in meiner Company zum Beispiel haben möchte, vielleicht. Die Rezeptur von Coca-Cola oder so, weiß ich nicht. Es gibt gewisse Sachen. Wenn Sie das schön schneiden, dann haben genau, die alle das, gar nicht das, das ist dann die Kunst. Überblick. Das heißt also, der Unternehmerbegriff wird dann halt ein anderer, weil der dann wirklich den auf diese. Das sowieso nicht mehr. Ja, okay, aber sprechen wir von Entrepreneurship. Genau, okay, der Entrepreneurbegriff muss aber dann auch noch ein bisschen angepasst werden, weil halt diese Fragmentierungsleistung und eben das auch das Wiederintegrieren. Das Koordinieren muss im Kopf sein. Genau, und das Wiederintegrieren, sodass die Puzzleteile am Ende auch zusammenpassen. Ja, genau. Das ist dann die unternehmerische Leistung. Ganz genau, das ist aber, das können Sie nachlesen demnächst. Ja, mache ich. Das ist Business Model, dass man es so gestaltet, dass man es aus Komponenten zusammenfügen kann. Da sind Sie eine wichtige Komponente dabei. Ich hoffe. Schön. Lassen wir es dabei stehen, Ihren Wettbewerb dann demnächst. Fragen an Herrn Dreyer. Ja. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, ich würde bei Ihnen eher in die Expertenrichtung fallen, hoffe ich. Bin Freelancer in dem Bereich, arbeite auch mit dem Vertriebskanal schon zusammen, den Sie letztendlich für anbieten, also Marketing durch einfach die Multiplikator, den Sie in der Plattform da stellen. Was mich da jetzt interessiert, was in der auch in der kurzen Präsentation nicht angesprochen wurde, Sie haben ja eine relativ geringe Marge mit 10%. Also es gibt durchaus Modelle, die neben dem Bon, also wo ich mich dann verpflichten muss pro Monat, auch noch ganz andere Quoten nehmen. Wie greifen Sie das Folgegeschäft ab? In dem Beispiel, wenn die zweite Webseite übersetzt werden muss. Stimmt. Genau. Also das Folgegeschäft ist insofern, also wir verzichten erstmal auf das Folgegeschäft, das ist mal das Erste, weil wir können es ja überhaupt nicht verhindern. Das heißt also, in dem Moment, wo Sie sich persönlich kennengelernt haben, ist es sozusagen erledigt. Wenn man davon ausgeht, dass, also Sie haben das eBay-Phänomen, ja? Sie kennen es bei eBay, Sie bestellen was, irgendwie Gartenmöbel, ja? Super, ja? Toppreis, Sie kriegen es geliefert und das ist eine sehr gute Preis-Leistung, stimmt, und dann der gleiche Anbieter sagt, Mensch, ich habe hier auch noch den Schirm dazu und Polster und so weiter, und Sie sagen, außerhalb von eBay, ja klar, schicken Sie es mit. Und das ist Müll. So, jetzt stehen Sie da, Sie haben das über eBay gemacht, weil sie halt die Möglichkeit haben, über das Bewertungsverfahren jemanden zusätzlich zu sanktionieren. Ja. Dann haben sie ein Geschäft außerhalb der Plattform getätigt und haben das in dem Moment verloren und es wurde sofort ausgenutzt. Und wir sagen halt, jetzt müssen wir mal überlegen, für das Unternehmen zahlt 12 Euro. Ja. Sind mir die 12 Euro sozusagen der zusätzliche Anreiz, den ich habe, ja, als Motivation dafür, dass gute Leistungen erbracht werden, nämlich eine Bewertung abzugeben, ist mir das 12 Euro wert oder nicht? Also, und das als Versicherung, als zusätzliche Qualitätssicherung. Und wenn wir jetzt halt sagen, ich habe es ja gesagt, wir reden hier von Tasks zwischen 100 und 1000 Euro, da ist also auch der Anreiz nicht so groß, wo man sagen kann, Mensch, die 10%, ja, das sind dann halt 50 Euro oder was da auch immer sind, das sparen wir und teilen dann unter uns auf, dann habe ich 25 Euro gespart. Gegen die Möglichkeit, halt eine Bewertung abzugeben. Das versuchen wir unseren Auftraggebern klarzumachen, aber auch den Experten, gerade jetzt zu Anfang, sind natürlich diejenigen, die 3-4 Projekte gemacht haben und gute Bewertungen haben, weit im Vorteil gegenüber denen mit null. Ja, und von daher ist der Anreiz eben auch groß. Und es sind ja jetzt auch, meiner Ansicht nach, geht es halt darum, es geht nicht um Sachen, die regelmäßig im Unternehmen wiederkehren, weil da werden sich Beziehungen etablieren, sondern die Sachen, die eben so unregelmäßig aufkommen, dass es sich gar nicht lohnt. Und wenn wir an eine Organisation denken, wir sind halt so breit aufgestellt, weil wir uns eben nicht auf PowerPoint-Präsentationen allein konzentrieren, sondern dann auch eine Marktstudie machen können, dann auch eine grafische Umsetzung, nochmal ein Flash-Movie, was auch immer, weil wir können das gesamte Portfolio abbilden und sagen halt dem Unternehmen, hier hast du ein für alles. Das ist dein digitaler Assistent, der dich unterstützt in allen Fragestellungen. Ja, unsere Hoffnung dabei. Ja. Das ist ein bisschen eine Schwäche des Geschäftsmodells, dass sie gerade die wir können nicht hier eine wiederholbaren, Lösung. Die ja, nicht ja. wiederholbaren, also das Vorteil ist damit bei Wiederholbarkeit. Also Recurrent Customers, das haben Sie da nicht. Im Gegenteil, die Recurrent Customers machen sich frei von Ihnen. Also ich habe es ja versucht darzulegen mit dem Bewertungsverfahren, was sozusagen einen Anreiz darstellt, uns trotzdem zu nutzen. Ja. Dann ist natürlich auch noch so ein Punkt Verfügbarkeit. Ja. Wenn ich jetzt gerade mit jemandem zusammengearbeitet habe, ist er zu dem Zeitpunkt verfügbar, wenn ich ihn dann auch benötige, weil ich muss halt davon ausgehen, dass er auch für andere Unternehmen arbeitet. Ist es, wenn es eine dringliche Sache ist, dann kriege ich oft nicht den ich gerne haben will. Und da haben wir dann eben auch Vertrauen darin, dass das trotzdem funktionieren kann. Und wenn nicht, dann müssen wir das Business Model halt nochmal überdenken. In dem Punkt. Ja. Eine Frage, es gibt ja diese Internet-Business-Plattformen wie was weiß ich, Xing oder so, und da werden ja auch sehr viele Experten drüber gesucht, und da gibt es eigene Chaträume, wo bestimmte Expertisen auch gesucht werden. Wo sehen Sie da die Abgrenzung zu sich, zu Ihrem Modell? Abgrenzung zu Xing. Also erstmal nutzen wir natürlich Xing auch selber, um halt die Leute sozusagen zu identifizieren, die gewisse Kompetenzen haben, logischerweise. Und bei Xing ist es ja so, Xing ist eine vermittelt Kontakte, ist wie gelbe Seiten, ist mal platt gesagt, ein bisschen intelligenter Web 2.0 gemacht. Und bei Xing müssten Sie halt jeden, also Sie suchen bei Xing die Leute raus, schreiben die an und holen sich dann von jedem Einzelnen ein Angebot ein, machen einen Kostenvoranschlag, ja, für das Projekt, was sie gerne erledigt haben wollen, und haben dann halt ausgeschrieben, weil ja, Stellen, aber wir vermitteln ja gar keine Stellen. Also, ja, auch Aufgaben. Ja, die, also so wie ich das, also muss ich mir dann nochmal ganz genau angucken, wie das ist, also aber auf dem Marketplace, was ich gesehen habe bisher, war es eher im Job, auf der Jobbasis, und wenn es Aufgaben waren, es gibt noch andere Plattformen, die eben den Bereich, der sozusagen über diesen 1000 Euro liegt, gerade im IT-Bereich, abarbeiten, und in den wollen wir halt gar nicht rein. Das ist sozusagen was, wo wir sagen, das ist keine Leistung, die ich übers Internet vergebe, sondern eher über Beziehungen. Ich glaube, wir sollten nachher nochmal darüber sprechen. Habe ich noch länger Zeit, eine gute Antwort zu machen. Wie lange braucht denn Xing theoretisch, um das zu machen und dann schon die ganze kritische Masse da drin zu haben? Keine Ahnung, guckt jemand von Xing zu? Das ist ein Problem von, also wie weit ist das geschützt gegen Imitation, Ihr Gedanke? Sie gucken Sie raus, da die Imitatoren von Ihrer Tee-Kampagne. Man kann es nicht schützen, sondern der Schutz ist, dass ich jetzt hier bin und dass hier die 16 Millionen vor dem Internetschirm halt Netjobbing sehen und sich jetzt da gerade registrieren und unser Server kollabiert. Einzelne Aufgaben, die auch klassisch heutzutage Freelancing Processing vergeben werden, kann ich mir das gut vorstellen. Aber für so Komponenten von so einer großen, komplexen Aufgabe wie Ihre Schwedenkampagne oder dieses Stahlwerk, wo würde sich das noch von einem klassischen Modell des General- und des Unternehmers, der seine Subunternehmer zusammensucht, unterscheiden? Sie können ja nicht einen Generalunternehmer, und das wäre es ja dann letztendlich, einfach über so eine Internetausschreibung suchen. Da hängt ja so viel dran an Geld und Verantwortung bei größeren Projekten, den müssen Sie schon anders auf Herz und Nieren prüfen. Ja, die Frage ist, ob heute Komponenten nicht viel standardisierter sind als früher. Sie können einen Baumwollkontakt in Chicago kaufen, was früher die Kompetenz eines Kaufmanns braucht und eines Warenprüfers und. Also Sie können heute schon kompaktige Komponenten besser kaufen als früher. Das mit dem Generalunternehmer und Subunternehmer braucht man möglicherweise nicht mehr, weil Sie das fertige Produkt, das fertige Leistungspaket kaufen können. Ich brauche keinen Subunternehmer für Transport. Ich habe ein Ortsgespräch, wo ich Hapag-Lloyd von Indien nach Deutschland bekomme und die machen das gesamte Leistungspaket. Das war früher nicht so. Aber Sie kriegen nicht so fertig gekauft eine Kampagne für Ihre Sachen da in Schweden. Wir sind noch ein bisschen am Üben. Hauptsache keinen erschlagen. Also im Theater würde ich jetzt dafür Applaus kriegen. Nicht zu hoch halten. Vielleicht müssen wir näher rankommen. Ich bin zwar stark, aber nicht so stark. Ich habe mehrere kleine Punkte. Zum einen könnte ich das als Gründer benutzen oder missbrauchen, um eine kleine Marktstudie zu machen, was meine Leistung wert wäre. Das heißt, also ich biete irgendwie eine Markt- oder ich suche eine Marktstudie und möchte einfach in Erfahrung bringen, was andere Leute für wie viel Geld die das machen würden. Mhm. Wäre nur ein Gedanke. Mhm. Der zweite Punkt ist jetzt, das war jetzt nur so ein Gedanke, den ich formulieren wollte. Der zweite Punkt ist, Sie formulierten gerade, dass die Umsätze über 1000 Euro gar nicht unbedingt im Fokus liegen. Und ich frage mich, wenn ich 112 Euro mit einem Fall verdienen kann, dann aber jeweils zwei Referenzen überprüfen muss, das heißt, ich rufe da an, da sehe ich nicht wirklich eine interessante Marge und es könnte die Tendenz bestehen, erste Probeaufträge zu vergeben für 500 Euro, dann die Kontrakte herzustellen und dann den 5000 Euro tatsächlich den Auftrag daraus zu machen. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte wäre, als was man sich überlegen könnte, auch als Antwort auf die Schwäche, die vorhin angesprochen wurde, die Gegenleistung, dass also auch in Folge Folgeaufträge über die Plattform abgewickelt werden, wurde argumentiert, ist, dass man dann die Bewertung bekommt. Das hat ja einen abnehmenden Grenznutzen. Wenn ich 45 Bewertungen hatte, interessiert mich die 46. nicht mehr unbedingt, ist das eine. Und da würde ich drüber nachdenken, wie man massiv den Nutzen erhöhen kann, das über eine Plattform abzuwickeln, beispielsweise über eine Versicherung der Aufträge. Also dass man dann gar nicht mehr irgendein Ausfallrisiko tragen müsste oder etwas. Also da müsste der Anreiz deutlich erhöht werden, dass man damit mehr Sicherheit gewinnt. Also Punkt, eine Frage und ein Input. Ja, ich arbeite das mal chronologisch ab. Das mit den Preisvorschlägen ist klar, ich kann sozusagen mir ein Angebot holen von der Agentur, mit der ich schon immer zusammengearbeitet habe und dann halt das Gleiche nochmal ausschreiben, um halt denen dann das vorzulegen und zu sagen, jetzt gehen wir den Preis runter. Aber wir archivieren natürlich auch von Ihnen stornierte Projekte. Und Sie haben halt auch nur ein Profil. Ja? Und wenn ich dann als Experte sehe, okay, da ist zwar was Spannendes ausgeschrieben, aber der hat irgendwie schon 25 Projekte ausgeschrieben und immer wieder storniert, der hat nie eins vergeben. Dann weiß ich halt schon vorher, welche Art von Experten bewerben sich da und dann ist das, was sie am Ende kriegen, vielleicht dann doch nicht mehr so gut. Also gar nicht so ganz missbräuchlich, einfach auch für einen Gründer, der jetzt sagt, ich möchte in der Marktforschung aktiv werden und ich möchte einfach wissen, was wird für eine Marktstudie eigentlich gezahlt. Der macht das nur einmal, um es in der Frage zu machen. Das ist absolut legitim. Also auch als Idee für die Gründer. Ach so, Sie wollten den Gründern, dass sie das verstehe. Ja, nein, ich glaube, das machen auch schon Leute, ganz ehrlich. Also, ja, definitiv. Das ist eine Art kleiner Markttest für das, was ich dann anbiete. Da waren noch mehr Fragen, oder? Die Frage der Marge, 112 Euro. Wir haben natürlich Vollgeschäft. Ne? Also das ist eigentlich die Idee. Wir investieren schon in die Kundenbeziehung und die Einmalkäufer, ja, die gibt es vielleicht auch. Aber wenn wir jetzt an den Gründer denken, wir haben das mal ausgerechnet. Wenn Sie 2 Stunden pro Unternehmen auslagerbare Tätigkeiten pro Tag annehmen, dann kommen Sie beim Satz, wenn Sie im Management kommen, auf einen Markt, der für die mittelständischen Unternehmen des produzierenden Gewerbes, das 16.900 Stück, geht es um 1 Milliarde. Das ist sozusagen das Ausschreibungsvolumen. Und dann müsste man jetzt nochmal reduzieren, wie viel ist sozusagen Kostenvorteil und so weiter. Also ich will sagen, der Kuchen ist groß genug und pro Unternehmen sagen wir, das ist ungefähr 30.000 Euro pro Jahr an potenziell auslagerbaren Tätigkeiten gibt. Und deshalb ist es jetzt für uns auch nicht so unheimlich wichtig, nur die großen Sachen zu bekommen. Natürlich werden wir auch mit unseren Leuten wachsen, also auch mit unseren Auftraggebern. Und wir werden es für die Experten attraktiv machen, indem wir irgendwann mal ein Premium-Segment einführen. Das heißt, nur diejenigen, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, dürfen Aufträge von, weiß ich nicht, 1.000 bis 5.000 Euro abarbeiten. Und dann sind wir gleich zum dritten Punkt, haben wir dann auch gleich einen zusätzlichen Anreizmechanismus geschaffen, warum ein Experte immer über uns arbeiten sollte. Weil wir sozusagen den Aufstieg, den er in der Hierarchie des Unternehmens hat, den könnte er also bei uns in einer anderen Art und Weise auch nachvollziehen, was bei ihm dann langfristig auch monetären Nutzen haben könnte. Ich habe 2 Fragen, beziehungsweise eine Frage und eine Anregung. Und, okay. Eine Frage und zwar, wie war der Weg von 0 bis 1? Also Sie haben eine Idee oder Sie haben mit Freunden eine Idee. Mhm. Und wie war der Weg, bis das überhaupt irgendetwas, eine Ansatzweise schon dieser Plattform zum Beispiel da war? Vielleicht eine Zwischenmeilensteine? Mhm. Und dann eine zweite Sache, die mir so ein, also die ich so als Anregung vielleicht finde. Also man könnte vielleicht so, könnten Sie nicht zum Beispiel als Plattform sagen, wir erfinden quasi so ein Pseudogeld und sagen, wir schreiben aus, wir 100.000 Euro oder sagen wir mal 500.000 Euro. Und wir wollen ein Unternehmen gründen zum Beispiel und suchen Ressourcen. Und die bekommen, also die Leute, die da Arbeit anbieten, die Kompetenzen anbieten, die bekommen zwar das Geld, aber das Geld ist halt auch so ein bisschen so ein Venture Capital oder sowas ähnliches. Und dass man sagt, okay, wir wissen, es kann vielleicht schief gehen oder nicht, aber Sie sagen zum Beispiel, Sie initiieren das zum Beispiel und dann melden sich Kompetenzen. Und im Grunde genommen ist es ja immer genauso. Nur, dass man da von Anfang an nicht das Problem hat, dass man das Geld nicht hat, sondern man hat das virtuelle Geld und sagt, okay, wir tragen das Risiko und machen das. Und nochmal zu der Komplexität, ich weiß nicht, also im Open-Source-Bereich ist ja hochkomplexe Sachen entstehen im Open-Source-Bereich und ich frage mich bis jetzt immer noch, wie entsteht das? Also manchmal gibt es einen Initiator zum Beispiel, so wie bei Ubuntu zum Beispiel, da gibt es einen, der das anschiebt, aber da sind einfach viele Leute, die an komplexen Sachen zusammenarbeiten und das klappt und das funktioniert. Und also ich habe keine Antwort und ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich glaube nicht, dass es nicht geht, also dass dieses Konzept. Also ich glaube auch, dass es zukunftsfähig ist, auch in komplexen Bereichen. Also finde ich charmant. Also wir wollen natürlich irgendwie dahin, was bei eBay jetzt die Powerseller sind, solche Leute irgendwie bräuchten wir bei uns halt auch. Also sozusagen Subunternehmer, die uns als Enabler verstehen, also als Zugang zu neuen Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Das können eigentlich Sie sein. Also Sie können sozusagen den Vorschlag machen, Mensch, ich mache eine Aktion zusammen mit NetJobbing gemeinsam und wir gründen jetzt ein Unternehmen und genau mit dieser Währung. Und die Währung kann ich dann am Ende eintauschen gegen Kapital, also Anteilskapital an der neuen Firma. Können wir uns gerne mal darüber unterhalten. Nachher beim Bier. Das ist die Investment-Branche Ihrer Company, ja? Das können Sie tatsächlich, also Sie können ja in die Lizenzgebühr sozusagen dafür noch verlangen. Also wir beteiligen uns einfach mit 5% an jedem Unternehmen, was so. Nein, Sie können sagen, wir haben bestimmte Angebote, die Gründer brauchen. Ja. Und die organisieren wir und dafür. Das kostet nichts, also wir verdienen nichts. Wollen wir aber 5% aber oder 1% an Kampagnen. Wir machen das so, wie dahin bei Mischung ab sofort. Aus Komponente und Kapitalgeber. Ich muss mir nichts aufschreiben, das ist ja im Video drin. Ne? Die erste Frage. Genau. Die erste von 0 Idee. Bis 1, wie sie von der Idee das? Und dann am Ende steht da von was. Das würde mich interessieren. Ja, das ist die beste Frage immer. Ne? Die ursprüngliche Idee ist in Costa Rica entstanden, am Strand, vor 3 Jahren. weil ich dachte, da war so eine, ich habe versucht Surfen zu lernen, hat nicht gut geklappt, aber das war einfach so, in Costa Rica kann man mit relativ wenig Geld ganz gut leben, also mit deutschem Geld. Habe ich gefragt, Mensch, es müsste doch eine Möglichkeit geben, ich kann einige Sachen und ich kann übers Internet arbeiten, ich kann Studien erstellen, ich kann Konzepte schreiben, Businesspläne, Finanzpläne aufstellen, das kann ich alles. Ich gehe als Freak nach Costa Rica und arbeite über Netshopping. Genau, was ist, mir fehlt eine Plattform, die mir den Zugang zu potenziellen Auftraggebern gibt. Das war der Gedanke damals so. Dann wieder zurück, was man so macht, studiert, so weiter, fertig studiert, angefangen zu arbeiten, in einem mittelständischen Familienunternehmen gearbeitet, Assistent der Geschäftsführung und dort eben diesen Vertriebler beobachtet, wie er eben diese absurde Sache selber macht. Und dann hat es Klick gemacht und dachte ich, jetzt, das ist doch genau das ist das andere Stück zu der Costa Rica-Idee, nämlich der Bedarf, der ist da. Und dann habe ich mir ein Team zusammengesucht aus Leuten von der Uni Wittenherdecke größtenteils und noch jeder hat noch ein paar Freunde mitgebracht. Dann waren wir so ein Konsortium von 7 Leuten, glaube ich, die halt mit viel Energie dran gearbeitet haben, erst einen Businessplan fertiggestellt, uns zerstritten. Einfach aus dem Grund, wir haben also, solange es klare Sachen gab, die zu erledigen waren, ging es relativ gut mit 7, aber sobald es dann um fundamentale Entscheidungen ging, war man zu 7 und mit 7 oder mit 5 Wittnern davon überhaupt nicht mehr entscheidungsfähig. Also wir konnten nicht schnell genug agieren. Und dann ist es sozusagen wieder, hat sich das wieder entzweit und ich als der Keim und noch ein zweiter, wir haben halt gesagt, nee, also das soll es nicht gewesen sein, wir machen jetzt weiter. Aber wie? Kein ITler, findet sich auch keiner, sind alle nicht risikoaffin genug, das zu machen. Und dann haben wir halt, jetzt kommt Costa Rica wieder ins Spiel, in El Salvador, also 500 Meilen weiter, gab es einen Deutschen, den ich kennengelernt habe, der ausgewandert ist und dort eine Internetagentur aufgebaut hat. Spannender Unternehmer, eigentlich Innenarchitekt, wollte seine Leistung verkaufen, hat nicht geklappt, dachte, mache ich mal eine Internetseite. Und dann riefen die Leute bei ihm an und keiner wollte Inneneinrichtung oder was, sondern, hey, du hast eine Internetseite, ich will auch. Und so hat er jetzt die größte Mediaagentur Mittelamerikas. Und den kannte ich halt persönlich und der konnte sehr gute Konditionen anbieten, weil er auch gesagt hat, Mensch, ich hätte gern ein Leuchtturmprojekt in Europa und in Deutschland. Und wir haben gesagt, ja, wir hätten gern eine Internetagentur, die dieses Konzept mit uns umsetzt und so haben wir uns dann geeinigt. Und ja, das ist halt, aber das passt doch so gut, weil wir machen ja Netjobbing, ja, und das praktizieren wir halt auch auf unseren unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, wir haben dann mit unseren Programmierern aus El Salvador, die nur ich jetzt einmal irgendwann mal persönlich getroffen habe, die wir sonst nie kennen, richtig, über Skype, eine intensive Beziehung. Und das hat dann, also das war, jetzt muss man fragen, nochmal kurz zurück in der Zeitlinie. Erste Idee im Februar, dann die Phase Businessplan schreiben und so weiter, zerstreiten, nochmal ganz neu anfangen, nochmal alles überdenken. Also Gründung unserer Firma im August, 2 Tage später Beauftragung des Dienstleisters. Der wollte nach 2 Monaten fertig sein, nach 4 Monaten war er fertig. Also, die haben Sie gesucht nach dem Dienstleister? Nein, den kannte ich ja. Das war ja der Mann aus El Salvador. Oh. Also persönliches Netzwerk ist es dann de facto auch, nur dass es halt ausgelagert ist. August, Beta-Version online ungefähr Weihnachten. Und jetzt kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess. Erste Umsätze im Februar. Schön. Genau. Noch eine Frage, dann gehen wir in die Pause. Also an Demo sieht man 3 verschiedene Preise. Mhm. Der teuerste ist das Doppelte von niedrigsten. Und das ist eine wilde Anbieterei ins Ungewisse. Und schon bei eBay gibt es Hilfsmethoden, wie die Preisfindung besser funktioniert, dass es nicht so weit weg ist von einem relativ niedrigen Preis. Nee, und ob ihr nachgedacht habt, wie diese Preisfindung ein bisschen optimiert werden könnte für die Wohle von beider Seiten. Ja, wir haben drüber nachgedacht, aber wir haben noch nicht die perfekte Lösung. Also wir sagen halt, bei uns geht's, wir sind keine Rückwärtsauktion. Wir haben absolute Preisintransparenz. Ja, das heißt, wenn Sie als Experte sich auf ein Projekt bewerben oder auf eine Ausschreibung, dann sehen Sie zwar, dass drei andere da mitmischen, aber Sie sehen nicht, wer das ist. Sie haben auch keinen Zugriff auf das Profil. Sie wissen nicht, wie viel die geboten haben und auch nicht, wie sie geschrieben haben, wie lange sie brauchen. Nur der Auftraggeber sieht das. Aus folgendem Grund. Wir sagen, jeder hat ein persönliches Preis-Leistungs-Verhältnis, das nur er selber bestimmen kann. Also nur er kann sagen, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Opportunitäten, alles was auch immer, kann ich dieses Projekt zu diesem Preis anbieten. Und wir bieten unseren Auftraggebern halt die Auswahl zwischen unterschiedlichen Preis-Leistungs-Verhältnissen. Nicht zwischen unterschiedlichen Preisen, sondern Preis-Leistungs-Verhältnissen. Weil der Student, der es irgendwie für 890 anbietet, kann es halt so billig anbieten, weil für ihn 890 Euro viel Geld ist. Das Übersetzungsbüro muss halt mehr verlangen, weil sie Overhead-Kosten zu zahlen haben. Allerdings haben die natürlich auch eine andere Qualitätsvermutung, die dahinter steht, weil ja klar ist, das ist eine Firma, das ist ein Übersetzungsbüro, die haben so und so viele Leute und so viel Erfahrung. Und wir sagen, das muss der Auftraggeber entscheiden auf Basis einer Seite Preis, anderer Seite Qualitätsvermutung, und das werden wir ihm auch nicht abnehmen. Aber wenn Sie da Ideen haben, wie man da besser werden kann, wir wollen halt nicht in diese Preisabwärtsspirale rein, wo sich die Leute nur unterbieten, um am Ende unzufrieden zu sein. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen ja auch freelancerfreundlich sein. So jetzt. Deshalb habe ich Optimierung gesagt. Ja, ja. Ja, ja. Aber nur noch ganz kurz. Ja, das und das. Ich würde noch interessieren, wie Sie mit den Terminen umgehen, um die Fertigstellung von bestimmten Aufträgen. Sind die zeitgerecht gemacht worden? Kann man das in den Profilen sehen, in der Kompetenz, dass er termintreu ist? Denn was nutzt mir die 850 Euro, wenn das Projekt, sagen wir mal, ein Stück Software für die Messe nicht präsentreif ist und ich habe einen größeren Schaden, als wenn ich jetzt 3.000 Euro für einen Profi ausgegeben hätte? Ja, ist in der Bewertung drin. Also ich hatte vorhin, glaube ich, die Kriterien gesagt, wie ich den Auftraggeber bewerte. Und den Experten bewerte ich auch nach drei oder vier Kriterien, und eins davon ist ganz sicher Termintreue, genau. Das bewerten nicht wir, sondern das kann nur der Auftraggeber bewerten, weil wir sind ja auch nur Vermittler, das ist ganz wichtig für das Geschäftsmodell, auch damit wir auch nicht haften für die Qualität, die dann am Ende geliefert wird. Ja, wir sind halt Makler, der dazwischen steht. Und der Auftraggeber sagt dann halt, okay, ist termingerecht geliefert worden oder eben nicht. Letzte Frage, kurz. Haben Sie auch so Phänomene, ich habe das vor ein paar Jahren erlebt, das war ein dritter Werkauftrag in Folge, die alle mit einem großen Projekt zusammenhingen, und dann musste ich jedes Mal ein neues Angebot machen, und dann kamen die und sagten, ja, das Geld kommt ja vom Ministerium, wir müssen drei Angebote einholen, und wir haben da eins, das ist 2.000 Euro billiger als Ihres, also die machen das für 6.000 Euro, wir wissen, dass nur Sie das machen können, aber wir sind verpflichtet, das Billigste zu nehmen. Ja. Und dann haben die mich runtergedrückt auf 6.000 Euro. Natürlich war ich auch unzufrieden, aber das war denen letztendlich ziemlich wurscht. Am Ende habe ich einen Blumenstrauß gekriegt. Ne? Mhm. Aber diesen Prozess, dass jemand sagt, aha, das ist offensichtlich der inhaltlich Beste, und jetzt verhandle ich mit dem und drücke den auf das Niveau von dem Billigeren. Gibt es solche Phänomene überhaupt in Ihrem Bereich? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Bisher noch nicht vorgekommen, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, hat aber auch was damit zu tun, dass eigentlich Anonymität herrscht zwischen Auftraggebern und Experten im Vorfeld. Also ich habe zwar sein Profil, seinen Lebenslauf, seine Referenzen, aber ich weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt, bis sozusagen der Vertrag zustande gekommen ist. Und der Vertrag kommt so zustande mit den Konditionen, die Sie halt reingegeben haben. Und entweder der Auftraggeber nimmt das so an, oder er nimmt es nicht an. Also der kann nicht verhandeln dann? Nein, das ist sozusagen seine Möglichkeit ist im Rahmen des Auswahlprozesses aktiv zu werden. Aber wir sagen, das, was Sie bei uns machen, ist eine Art Vorvertrag, ja, der aber nach unseren AGBs, die ja beide zugestimmt haben, weil sonst könnten Sie nicht interagieren, eben besagt, dass die Rahmendaten, die auf der Plattform zwischen Ihnen beiden, also das ist diese Invitatio ad Offerendum, die halt von